Mögen die Brüder wirken für Aufhebung der bewaffneten Macht. Der raue Waffendienst ist nicht für die Kinder Israels. Nicht jeder ist ein Gideon. Armeen sind die Stütze der Throne und die Schulen eines engherzigen Patriotismus. Nicht das Schwert, sondern der Geist und das Geld müssen regieren. Deshalb bei jeder Gelegenheit Herabsetzung und Verdächtigung des Militärstandes im Volk, Erregung und Zwiespalt zwischen beiden. Söldner genügen, um die Polizei zu üben und die Besitzenden gegen die Nichtbesitzenden zu schützen. Der Löwe Judas hat seine Stimme erschallen lassen, sagte der Wandernde höhnisch. David überwand den Goliath. Die Völker werden künftig leben im Schlafrock statt im Schirrju des Kriegers. Eine Ohrfeige an der Börse wird sein wie eine geschlagene Schlacht. Ein Sturm gegen den frechen Spott schien sich im Kreise erheben zu wollen, aber ein Wort des Ältesten beruhigte sie. Er ist der Sohn Belials. Er mag reden, aber er wird tun, was der Rat der Shebatim beschlossen. Der Stamm Sebulon möge sprechen. Eine dumpf grollende Stimme sprach Folgendes. Unser Volk ist im Grunde ein konservatives, an dem Alten festhängend. Aber unser Vorteil erfordert jetzt den eifrigen Anschluss, das heißt die Leitung der Bewegungen, welche die Welt durchzittern. Es ist unleugbar, dass ein Drang der Reform durch unsere Zeit geht, aber der ursprüngliche Gedanke derselben ist die Reform des Materiellen, das heißt des materiellen Zustandes der bedürfenden Klassen. Zu einer solchen müssten aber die besitzenden Klassen Opfer bringen, zunächst das Kapital. Das Kapital ist aber in den Händen Israels. Deshalb war es eine Aufgabe, an der Bewegung äußeren teilzunehmen, um sie von dem Gebiet der sozialen Reformen hinüberzuleiten auf das Feld der politischen. Die Volksmasse als solche ist stets blind und dumm und lässt sich leiten von den Schreiern. Wer aber schreit so laut und so klug wie Israel? Deshalb waren unsere Leute voran auf der Tribüne, voran in den Zeitungen und in den Vereinen der Christen. Je mehr Vereine und Versammlungen, desto mehr Unzufriedenheit und Unlust zur Arbeit. Daraus folgt notwendig die Verarmung des Volkes, also seine Knechtschaft unter denen, welche haben das Geld, und zugleich das Wachsen unseres Reichtums. Außerdem bringt uns jede Bewegung Geld, denn sie ruiniert den kleinen Mann und mehrt die Schulden. Die Unsicherheit der Throne lässt wachsen unsere Macht und unseren Einfluss. Deshalb Erhaltung fortwährender Unruhe. Jede Revolution zinst unserem Kapital und bringt uns vorwärts zum Ziel. Ein längeres Schweigen folgte diesen schrecklichen Sätzen, als dächte jedes Mitglied des geheimnisvollen Sanhedrin über ihre furchtbare Tragweite nach. Der Sohn Belials ließ nochmals ein heiseres Lachen hören. »Fürchtet ihr euch vor Blut? Es ist nicht das eure!« Dann begann der eine seine Zustimmung zu murmeln und die anderen folgten nach. »Sohn des Stammes Dan, die Reihe ist an dir.« Die Antwort trug selbst in der Stimme das Gepräge des niederen jüdischen Typus. »Aller Handel, wobei ist Spekulation und Verdienst, muss sein in unserer Hand. Er ist unser angeborenes Recht. Wir müssen vor allem haben den Handel mit Spiritus, mit Öl, mit Wolle und mit dem Getreide. Dann haben wir in der Hand den Ackerbau und das Land. Wir können machen überall das tägliche Brot. Und wenn entsteht Unzufriedenheit und Not, lässt sich leicht schieben die Schuld und das Geschrei von uns auf die Regierungen. Der kleine Kram, wobei ist viele Mühe und zu verdienen wenig Macht, bleiben in den Händen der Christen. Mögen sie sich schinden und quälen, wie das auserwählte Volk sich gequält hat viel hundert Jahr. Die Rede bedurfte kaum der Zustimmung. Der Levit rief den Nächsten auf, Stamm Naphtali. Die Worte, die folgten, klangen scharf und bewusst. Alle Staatsämter müssen uns offen stehen. Ist das Prinzip erst durchgesetzt, wird Schlauheit und Zähigkeit dem jüdischen Bewerber bald diejenigen schaffen, die wirklich von Einfluss sind. Denn es handelt sich nur um solche Ämter, die äußerliche Ehre, Macht und Vorteil bringen. Die, welche Arbeit und Kenntnisse fordern, mögen die Christen behalten. Darum verschmäht der Israelit die Subalternstellen. Die Justiz ist für uns von erster Wichtigkeit. Die Advokatur ein großer Schritt vorwärts. Sie passt zu dem Geiste der Schlauheit und Macht über die Verhältnisse unserer natürlichen Gegner. Warum soll nicht ein Jude auch werden können bei der Parität Kultusminister, da die Juden doch schon gewesen sind Finanzminister in mehr als einem Staat? Denkt an den Galgen Hamanns, an das Schicksal von Süß und Lippold, sagte die warnende Stimme. Was krächzt der Rabe von vergangenen Zeiten, so hinter uns liegen und sind überwunden? Ist nicht einer von unserem Volke ein großer Minister in Frankreich und geehrt vom Kaiser selbst? Der Ton befriedigten Stolzes lag in der Zustimmung, die dem Redner wurde, der also fortfuhr. Unsere Männer müssen kommen unter die Gesetzgeber des Staates. Die Ausnahmegesetze der Goyim für die Kinder Israels müssen abgeschafft werden, überall, während wir bewahren die Satzungen unserer Väter. Wir brauchen keine Gesetze mehr zu unserem Schutz. Jetzt müssen wir sorgen für Gesetze, die uns gewähren Nutzen. Ein mildes Bankrottgesetz, was soll sein im Interesse der Humanität, ist wie ein Goldbergwerk in unserer Hand.